Das Wort, welches an Jeremia von Seiten Jahwes erging, also lautend, so spricht Jahwe, der Gott Israels, schreibe dir alle die Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn fürwahr, es kommt die Zeit, ist der Spruch Jahwes, da will ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden, spricht Jahwe, und sie in das Land, das ich ihren Vätern verliehen habe, zurückbringen, dass sie es in Besitz nehmen. Dies aber sind die Worte, die Jahwe in Betreff Israels und Judas geredet hat, ja, also spricht Jahwe, horch. Schrecken vernehmen wir, nur Beben gibt's und kein Heil. Frag doch nach und seht zu, ob wohl ein Mannsbild gebiert? Warum sehe ich denn alle Männer mit den Händen an den Hüften, einer Gebärenden gleich? Und warum wandeln sich doch alle Angesichter in Totenblässe? Wehe! Gewaltig ist jener Tag, es gibt seinesgleichen nicht, und eine Zeit der Angst ist für Jakob, aber er wird daraus gerettet werden. Denn an jenem Tage, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, will ich sein Joch auf deinem Halse zerbrechen und deine Stricke zerreißen, und Fremde sollen ihn nicht mehr knechten, vielmehr sollen sie Jahwe, ihrem Gotte, dienen und ihrem Könige David, den ich ihnen erstehen lasse. Du aber, sei getrost, mein Knecht Jakob, ist der Spruch Jahwes, und erschrick nicht, Israel, denn ich will dich erretten aus fernem Land und deine Nachkommen aus dem Lande, wo sie gefangen sind, dass Jakob heimkehre und ruhig wohne und sicher lebe, ohne dass ihn jemand aufschreckt, denn ich bin mit dir, ist der Spruch Jahwes, dich zu erretten. Denn mit allen den Völkern, unter die ich dich zerstreut habe, will ich es garaus machen, nur mit dir will ich es nicht garaus machen. Vielmehr will ich dich mit Maßen züchtigen, aber ganz ungestraft will ich dich nicht lassen. Ja, so spricht Jahwe, gar schlimm steht's mit deinen Schäden, unheilbar ist deine Verwundung. Niemand nimmt sich deiner Sache an, für die eiternde Wunde gibt's keine Heilmittel, nicht gibt's ein Pflaster für dich. Alle deine Buhlen haben dich vergessen, sie fragen nichts nach dir, weil ich, wie ein Feind schlägt, dich geschlagen habe, mit barbarischer Züchtigung, ob der Menge deiner Verschuldungen, ob der großen Zahl deiner Sünden. Was schreist du ob deines Schadens, das gar schlimm dein Schmerz? Ob der Menge deiner Verschuldungen, ob der großen Zahl deiner Sünden habe ich dir das angetan. Jedoch alle, die dich fressen, sollen gefressen werden, und alle deine Dränger sollen insgesamt in Gefangenschaft ziehen und, die dich ausgeplündert haben, sollen der Plünderung verfallen, und alle, die dich ausgeraubt haben, will ich dem Raube preisgeben. Denn ich will dir einen Verband anlegen, will dich heilen von deinen Wunden, ist der Spruch Jahwes, weil sie dich eine Verstoßene nennen, Zion, um die sich niemand kümmert. So spricht Jahwe, fürwahr, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden und seiner Behausungen mich wiederum erbarmen, dass die Stadt auf ihrem Hügel wieder aufgebaut und der Palast an der gewohnten Stelle wiederum bewohnt werde. Und herausklingen soll aus ihnen wieder Dank und der Jubel fröhlicher, und ich will sie sich mehren und nicht weniger werden lassen, und ich will sie zu Ehren bringen und nicht länger verachtet sein lassen. Seine Söhne aber sollen mir wie vor dem gelten, und seine Volksgemeinde soll festgegründet vor mir stehen, alle seine Bedränger aber will ich heimsuchen. Und ein Machthaber für ihn soll ihm selbst entstammen, und ein Gebieter für ihn aus seiner Mitte hervorgehen. Und ich will ihn mir nahen lassen, dass er zu mir herantrete, denn wen gäbe es sonst, der sein Leben daran wagen sollte, zu mir heranzutreten? Ist der Spruch Jahwes. Und so werdet ihr dann mein Volk und ich euer Gott sein. Schon bricht der Sturmwind Jahwes los, ein reißender Sturm, auf das Haupt der Frevler wälzt er sich herab, Jahwes Zornglut lässt nicht ab, bis er seine Entschlüsse ausgerichtet und durchgeführt hat, und hinterdrein werdet ihr das erkennen.